Das, was Karl Marx dereinst vorausgesagt, auch deutsche Wirklichkeit nun als ihr Kind gebar. Zwar bot es sich der Welt in Trümmern noch, doch schon mit einem Zukunftslächeln dar.